So, Technik nochmal kurz abchecke. Ich sag schon mal Hallo, guten Morgen dem lieben Wahrheitsjäger, der jetzt auf Sendung mit mir sein müsste. Also kurzer Technikcheck nochmal. Ja, du hörst mich? Ich höre dich, ja, guten Morgen, Aha, eine Herr bekannte Meckle. Stimme. Jawohl. Eine bekannte Stimme. Und ja, wir haben heute uns zusammengetroffen, um, ja, einfach mal, ja, ich würde sagen, um über Gott und die Welt zu sprechen, aber dies in einem anderen Sinn oder in einer anderen Bedeutung, Gott und die Welt, ja, eigentlich eine gute Einleitung. Und ja, die Sprachnachrichten von dir, die helfen ja den viele Menschen draußen, um die Verständnisse in den einzelnen Punkte, weil es ist ja wirklich so ein komplexes Thema, was passiert auf dieser Welt. Und ja, viele, ich sage ja immer das Wahrheitsvirus, ja, viele haben dann 2020 begonnen, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Und so kam man vom einen Thema zum anderen Thema. Und mittlerweile, ja, wir sind jetzt im Jahr 2024, haben sehr viele Menschen, ja, dann angefangen, Adlerperspektive zu betrachten. Moment mal, das ist ja wirklich ein globales Thema, ja. Und ja, du bist in den Themen sehr tief drin, aber da will man jetzt gleich mal dann einsteigen, weil ich habe da einige Fragen. Nämlich, wir kriegen ja immer wieder Feedback, ja, in unserem Chat oder bei Showagenda, wo uns dann Leute kontaktieren. Also ich verstehe den Punkt nicht, ich verstehe den Punkt nicht. Was meint der Wahrheitsjäger mit dem? Und deswegen, das ist das Ziel unserer heutigen Gesprächsrunde, dass wir da mal so ein bisschen in die Frage einsteigen. Und da haben wir jetzt schon im Vorfeld festgestellt, wahrscheinlich schaffen wir das mit einer gemeinsamen Sendung nicht. Und dann könnte durchaus sein, dass wir da Wiederholungen oder vielleicht sogar in regelmäßiger Abstände einfach mal wieder so die einzelnen Punkte aufgreife, um da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Wie ist das gemeint oder was ist dazu deine Meinung? Also nochmal guten Morgen, lieber Wahrheitsjäger. Und Ja, herzlichen guten Morgen auch zurück an dich. wir haben jetzt 11 Uhr, so roundabout, auch wenn man diese ganze Sendung dann erst Nachmittag ausstrahle. Ja, also, deine Sprachnachrichten, die laufen ja schon seit 2021. Hast du quasi für eine kleine Runde deiner Freunde und Bekannte begonnen? Ja, Achtung, Achtung, da kommt ein Virus und dann kommt eine Impfung und sei vorsichtig. Das hast du mir das mal am Anfang erklärt und dann hast zum Glück einige deiner Freunde umstimmen können und die haben dann gesagt, okay, wenn du das sagst, dann lasse ich mich mal da lieber nicht spritzen, richtig? So war das. Also das Ganze fing sogar noch viel, viel früher an. Das fing vor fast 35 Jahren. Das ging zurück auf einen kleinen Bibelkreis, aus dem dann ein Freundeskreis geworden ist. Und dieser Freundeskreis, der ist ja dann in den Lockdown geschickt worden. Und dann konnte man sich nicht mehr gegenseitig besuchen und sich gegenseitig ermutigen und die Angst nehmen. Und dann habe ich das mit diesen Sprachnachrichten angefangen. Das ist dann dieser Wahrheitsjäger geworden. Also das ist ja eigentlich eine Idee von dir, diese Benennung Wahrheitsjäger. Das war ja eure Idee, also entweder du oder deine Admins. Und ich habe mir da aber gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach nur für einen sehr begrenzten kleinen Kreis, der ist im kleinen zweistelligen Bereich, auf einem geschlossenen Kanal diese Nachrichten da gemacht, um Kurz. das im Lockdown weiterführen zu können. Ja. Und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, jemand, der mich kannte, der hat mich gefragt, kann ich das auch weitergeben an einen anderen, der hat auch so einen geschlossenen Kanal mit nur wenigen Leuten drin. Naja, und irgendwann rief dann einer bei mir an und sagt, guck mal, in dem Kanal Meckle macht gute Laune, ist jetzt eine Sprachnachricht von dir. Und naja, dann dachte ich, das sei eine einmalige Sache, dann hat es aber ein, zweimal seinen Weg dahin gefunden. Und irgendwie sind wir hier dann miteinander in Kontakt gekommen. Und da gab es dann die Idee, das mit dem Wahrheitsjäger da zu begründen und das also dauerhaft zu machen. Und das Ganze Und mittlerweile ist natürlich. es so ein Selbstläufer geworden, das von mir gar nicht ursprünglich mal beabsichtigt war. Ich hätte das auch für diesen kleinen Kreis weitergeführt und deswegen ist es auch aus meiner Sicht Public Domain. Da gibt es also keine Streitigkeiten, wenn man da irgendwas weitergibt. Nur möchte ich nicht, dass die Leute mir die Tür einrennen und deswegen will ich diese Anonymität da so ein bisschen wahren. Das ist eigentlich alles. Und noch kurz zum Angefangen hat Verständnis. es bei mir, Entschuldigung? Ja, noch kurz zum Verständnis, weil du sagst, deine Admins, da Ja, muss ich kurz, deine waren gemeint. ja, kurz einschreiten. Den Kanal habe ich ja gegründet mit der Radka. Also sie ist eigentlich die Seele des Kanals, weil sie ja von dem beruflichen Hintergrund auch ja psychologisch gut einschätzen kann, viele Dinge, und die mich dann auch immer wieder korrigiert. Oh. Und dann kam die liebe Mimi dazu. Und wir drei, wir sind eigentlich so das Gebilde von Meckle macht gute Laune. Die Admins selber, das ist dann wiederum für den Chat, haben wir dann Admins, die da die, ja, komische Frage antworten oder eben im Chat mal eingreifen müssen. Also, ja, bei Mimi und Radka und mir und ich, also wir sind quasi das Gerücht Meckle macht gute Laune, bis so Okay, richtig dann aufstellen. habe ich mich Richtig. da falsch ausgedrückt. Also das ist dann quasi das Management-Team von dem Kanal, wenn man so Sozusagen, will. genau, die Mimi und die Radka, die machen die Recherche, bereiten die Beiträge vor. Wenn man dann so ein bisschen, wie sagt man, ja, so Einteilung, morgen früh postet der, morgen Mittag der, dass auch jeder wieder raus kann. Das ist ja immer wichtig, dass man sich wieder erdet, mal raus, was anderes macht in die Natur. Oder einfach nur feiern geht und nicht im Hintergrund immer noch im Kanal da rumwursteln muss, ja. Weil man muss selber auf sich achten. Wir sind da echt in einer ganz heißen Zeit. Und das merkt man dann manchmal, wie bei manchen da auf einmal anfangen, die Sicherungen durchgehen. Deswegen raus, Erdung, wichtig, in der Mitte sein und auch auf seine körperliche Gesundheit achten in dieser Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das als kurzer Einwand. Aber ich übergebe weiter an dich. Sorry. Das ist auch bei mir so, wenn ich mich betrachte. Ich bin eine Ein-Mann-Show. Also ich mache das ja nicht als Show, aber ich bin nur ein Mann. Und um mir den Stress daraus zu nehmen, habe ich gesagt, ich mache das nicht in einer bestimmten Schrittweite und mit Zwang, sondern einfach, was jetzt gerade anliegt. Und wenn ich merke, oh, da könnte man was machen, da könnte man was erklären, dann mache ich das. Und nicht festgelegt. Und deswegen bin ich auch so dankbar für euren Kanal, weil da kann ich einfach so reinschlupfen, ohne selbst zu viel Stress, zu viel Verantwortung, zu viel Verpflichtung zu übernehmen. Also das ist ja eine Symbiose geworden im eigentlichen Sinne des Wortes. Ihr bildet dieses Gerüst, wie du es eben genannt hast, ja, diese Struktur. Und ich springe da manchmal drauf und bin auch dankbar, zum Beispiel, wenn da Rückmeldungen kommen wie, Vorsicht, da, ja, ihr guckt da auch drüber, was da für Inhalte gesagt werden. Und ich habe da schon mal was rausgenommen. Das können die Zuhörer ja auch gerne wissen. Da ist das ja auch ein Schutz für alle Beteiligten. Nicht nur für mich, sondern auch für euch und auch die Zuhörer, dass wenn da irgendwann mal was kommt, was vielleicht fragwürdig sein könnte, also dass man irgendjemand ermutigt, zum Beispiel jemandem zu folgen oder zuzuhören, der vielleicht ja, wo es ein Geschmäckle haben könnte, dass man das vermeidet. Ja, Ja. oder Und auch auch inhaltlich, ich manche. bin ja selbst auch fehlbarer Mensch. Ja. Ich habe irgendwann vor ganz, ganz vielen Jahren angefangen, misstrauisch zu werden. Da ging das Erwachen los. Da war ich 4. Da hat mir meine Oma was erzählt von Jesus und Golgatha und ich habe gedacht, um Himmels Willen, ich glaube, ich bin im falschen Film. Wenn es dem Sohn Gottes schon so dreckig geht, was habe ich dann für eine Chance? Und 3 Jahre später ist Kennedy erschossen worden. Naja, da habe ich dann auch gedacht, wenn man den wichtigsten Mann der Weltpolitik wie ein Rad auf der Straße einfach abknallen kann, dann stimmt doch da was nicht. Wo bin ich da gelandet? Und dann habe ich angefangen aufzupassen. Ich habe auch später dann in der Schule, das war damals aber Beschluss, schon in dem Alter. Ich muss diese Sprache kennenlernen, als wäre es meine Muttersprache, damit ich überhaupt nachvollziehen und verstehen kann, was da der Grund war. Und das ist mir weitgehend gelungen. Ich habe dann im Englischunterricht aufgepasst, bin mit 15 schon auf eigene Faust in Großbritannien und später dann in Kanada und USA und also in vielen englischsprachigen Ländern im Urlaub unterwegs gewesen, um diese Sprache zu erlernen. Naja, und dadurch bin ich der Sache so nach und nach immer näher gekommen. Ein weiteres Schlüsselereignis war dann diese Geschichte mit den Georgia Guidestones, also diese Leitsteine von Georgien, diesem Bundesstaat Georgia, an der Ostküste von USA, also Südosten. Und da stehen 10 Gebote drauf, deren erstes heißt, man muss die Menschheit unter 500 Millionen halten. Im Einklang mit der Natur. Aha. Das ist ja Aufforderung zum Genozid. Dachte, damals müsste jetzt die Polizei kommen und die Leute festnehmen, die sowas wollen. Und dann muss ermittelt werden, wer das finanziert hat. Und dann müssten eigentlich Köpfe rollen. Aber da ist nichts passiert. Und da war ich dann hellwach. Da war mir klar, da geht eine Nummer ab, die mich noch einholt. Weil wenn die das jetzt schon da auf Stein meißeln, oh, das geht auf jeden Fall wahrscheinlich noch zu meiner Lebzeit, geht das daneben. Ja? Ich war damals Mitte 20 und habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Und dann kam ich ein paar Jahre später, das war dann Mitte der 80er Jahre, diese Georgia Guidestones sind ja 1980 gebaut worden, kam ich dann über irgendeinen französischen Politiker, der den François Mitterrand beraten hat. Und der hat eröffnet, dass man die Menschheit stark reduzieren muss, also so, ja, aus damaliger Sicht 90% wegmachen muss. Und dass man das mit Atombomben machen könnte, aber damit wäre ja die Welt zerstört, diese Eliten dafür sich selbst wollen. Und dass man das nur mit Vernichtungslagern machen könnte, das aber nicht mehr geht, weil seit dem kleinen Schnauzbärtchen aus Österreich, das ja nicht mehr en vogue ist und moralisch einem sofort auf die Füße fallen würde. Und dann fing der an zu spinnen da, man könnte ja eine Pandemie machen und in die Impfung Gift und dann nach einer gewissen Zeit des Lockdowns wollen sich alle impfen lassen und die wenigen, die das dann durchschauen und nicht wollen und überleben, naja, das wären dann noch die Intelligenten, die man dann als Sklaven noch einsetzen kann. Aha. Dann war mir klar, habe ich gedacht, du Depp. Sowas schreibst du in einem Buch. Ja, jetzt hast du mich natürlich wach gemacht. Also mich erwischst du nicht. Und als dann verschiedene Krankheiten kamen, da war ja alles Mögliche unterwegs, über Ebola, BSE, Schweinegrippe, Vogelgrippe, was für Grippe und der Marburg. Und nein, Marburg war nicht unterwegs, aber das war auf jeden Fall mal im Gespräch. Da gab es dann auch schon Impfungen, ja, da war auch schon dieser Herr Drosten dran beteiligt. Und das war, glaube ich, die Schweinegrippe, wenn ich es richtig erinnere. Dann dachte ich immer, was ist das jetzt? Wann kommt das Richtige? Das waren dann immer wahrscheinlich Testläufe, nochmal angetestet, was man machen kann und wo es schief laufen könnte. Und irgendwann war dann dieses Wahljahr mit diesem Herrn Trump. Oh. Und dann kam da eine Pandemie. Und da war mir klar, die wollen den Trump verhindern. Ja, gut. Deswegen habe ich dann geguckt, wer stirbt denn jetzt da in dieser Pandemie? Ja, gar niemand, ne? Wir haben ja jetzt unter dem Nimbus oder unter dem Emblem Disease X, also Krankheit X, wiederum etwas, was angeblich 20 mal ansteckender sein soll als das Coronavirus. Naja, da hat neulich einer gesagt, das Coronavirus war null ansteckend und 20 mal null ist immer noch null, also brauchen wir nichts für fürchten. Das ist mal ganz kurz auf den Nenner gebracht. Aber die haben damals diesen Herrn Trump versucht zu verhindern. Und da war mir klar, hier geht es darum, einen Nicht-Insider zu verhindern. Weil damit wurde mir klar, wenn so ein Aufwand betrieben wird, dass einer nicht an die Macht kommt, dann sind alle die, die vorher oder sonst nachher an die Macht kommen, das sind dann irgendwelche Leute aus irgendwelchen Zirkeln, die erwünscht sind. Und wenn man so einen Aufwand, überlegt es mal, die ganze Welt mit irgendeiner Krankheit anstecken. Wenn man sowas machen muss, nur um eine Wahl zu fälschen, dann heißt es doch auf Deutsch, dass in all den Fällen, wo man das nicht gemacht hat, bei allen Wahlen vorher, immer nur die Gewünschten an die Macht kamen, weil man so einen Aufwand ja gar nicht betreiben musste, oder nie betrieben hat, sehr verräterisch gewesen. Ja, also das hat schon, wie gesagt, bei mir früh in der Kindheit angefangen, das Misstrauen. Wenn es erstmal wach ist, das Misstrauen. Und das ist ja eigentlich auch das, was jetzt unter dem Siegel oder unter dem Begriff das große Erwachen da läuft. Das ist eigentlich Misstrauen, gesundes Misstrauen. Nicht das Misstrauen, was jedem irgendwas unterstellt und jedem irgendwas versucht anzuheften, aber zumindest mal kritisch hinzugucken. Was läuft denn da für eine Nummer ab? Und es ist ja inzwischen derart gaga geworden, dass also selbst Leute im Tiefschlaf anfangen, sich die Haare zu raufen. Und das ist genau das, was da erwünscht wird. Und das ist ein lange, lange anhaltender und schon lange am Laufen befindlicher Plan. Also wenn man mal die Protagonisten anschaut, der Donald Trump ist ja auch nicht mehr der Jüngste, auch Wladimirovich Putin ist nicht mehr der Jüngste, genauso Xi Jinping ist nicht der Jüngste. Das heißt, diese Leute, die müssen ja schon ein Leben lang darauf vorbereitet worden sein oder irgendwann gegen den Double ausgetauscht worden sein. Und jetzt kann man sich logisch zurückverfolgend überlegen, wann müsste denn das passiert sein? Also bei Putin, wenn dem so ist oder wäre, lass das mal einfach offen, dann muss es schon relativ früh passiert sein. Zumindest seitdem er nach diesem etwas versoffenen Herrn Jelzin an die Macht kam. Weil wenn man ab da guckt, hat eigentlich das, was er da politisch auf den Weg gebracht hat, Hand und Fuß und sieht aus wie aus einem Guss. Ja, ich grätsch kurz ein. Gerne. Wir sind ja noch, das ist ja alles noch Vorgespräche. Wir kommen ja dann zu den einzelnen Bereichen, damit man das Ganze versteht. Ja. Ich denke, es sind viele neue Zuhörer jetzt in dem Call, wo dann sage, von was redet die? Aber man wollen es ja verständlich. Bei mir war ja der Prozess etwas später, bei mir hat es vielleicht etwas später begonnen oder bewusst dann etwas später, weil ich auch schon als Kind bei manchen Dingen, ja, auch meiner Mutter gegenüber dann Frage gestellt habe und hat gesagt, nee, liebe Mama, also das könnt ihr mir nicht erzählen, das glaube ich nicht. Und es ging auch schon mit verrückten Dingen in der Schule, zum Beispiel Ebbe und Flut, ja. Das glaube ich alles bis heute nicht, aber das ging mir schon als Kind so, das kann mir doch keiner erzählen, dass die Anziehungskraft vom Mond in gewisse Bereiche Wasser zurückzieht und wieder vorschiebt. Also, aber anders Thema, ich will nur sagen, das war für mich schon immer so eine Frage, wo ich gesagt, nee, das ist für mich logisch nicht erklärbar und was die mir da erklären wollen, das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Oder Pyramide, wie sind die gebaut worden? Die haben ja damals... Also wir könnten mit unserer heutigen Technik ja keine Pyramide bauen. Deswegen, ja, erzähl das mal. Hat mal eine japanische Baufirma sogar versucht. Ja. Die wollten sich Namen machen für Hochhausbauten und wollten eine Pyramide bauen. Und die sind schon am Fundament gescheitert, weil sie das, wie der Bauingenieur sagt, nicht ins Wasser gekriegt haben. Also nicht flach genug, genau waagrecht hingekriegt haben über die Kantenlänge. Das ging nicht. Ja, deshalb, also nur so am Rande erwähnt, aber das waren für mich dann immer so Denkprozesse, wo ich gesagt habe, nee. Und deswegen bewusst ging es bei mir später los, wo ich dann angefangen habe zu verstehen, was da läuft über die Pharmaindustrie, über das Geldsystem, über die Einflüsse in der Politik, ja. Und ging später los und somit habe ich, also zu Putin, somit habe ich schon im Jahre 2000 oder wo dann 9/11, ja, habe ich weiß auch nicht warum, war ich irgendwie schon so ein bisschen Putin-affin und habe den Mann beobachtet, weil er hat ja dann auch auf Deutsch, der kann ja perfekt Deutsch und hat im Bundestag gesprochen und deswegen, ich habe den beobachtet, warum mir der sympathisch war, kann ich nicht sagen. Aber ich habe den über Jahre beobachtet und habe immer gedacht, wow, was für ein Präsident. Und dann konnte man, das war glaube ich 2010 oder 11, habe ich mir ein Putin-T-Shirt gekauft. Da stand dann drauf, bester Präsident der Welt, so irgendwie, ja genau, 2010. Und deswegen, als dann immer kam, Putin wurde ausgetauscht, da ich den Mann beobachtet habe, ja, also kann ich sagen, seit 2020, nicht vom Aussehen, weil wir Menschen verändern uns vom Aussehen, nimm's mal zu oder ab, ja, und sondern von seiner Gestik und Art, wie zum Beispiel er mit Tiere umgeht oder aber andersrum, wie Tiere ihn wahrnehmen. Wenn du jemand austauschst, dann kannst du ja nicht die Tiere beeinflussen, wie die, wie nimmt ein Hund einen Menschen wahr? Ein Hund kannst du nicht beeinflussen. Ein Hund mag den Menschen oder er mag ihn nicht. Ja? Da kann er mit der Wurst oder mit dem Fleisch kommen, sagt der Hund trotzdem, nee, dich mag ich nicht. Ja? Also jeder, der mal einen Hund hatte oder einen Hund hat, der weiß, was ich da meine. So, also aus den Gestiken heraus, sag ich mal, ist Putin seit 2020 auf jeden Fall für mich ein und dieselbe Person. Ob er davor ausgetauscht wurde, das mag durchaus sein. Also es könnte natürlich auch ein Doppelgänger sein, den man an diese Tiere gewöhnt. Ist ja klar, wenn das Herrchen Freund ist mit einem anderen, dann akzeptiert das Tier den auch. Es kann aber keine feindselige Austauschung sein, da hast du recht. Ja, weil das würde natürlich genau diesen Effekt ausschließen. Ich denke, dass Trump genauso wie Putin Doppelgänger hat. Und die schützen diese Personen auch in gewisser Weise. Sie machen ein Attentat eigentlich sehr risikoreich, weil man, ja, das hat man auch bei Kennedy gesehen. Da hat man auch die Falsche erwischt. Auch bei dem Olof Palme. Da ist nicht das Original umgekommen, sondern das sind die jeweiligen Doppelgänger gewesen, die man da erschossen hat. Und dieses Risiko ist natürlich sehr groß, dass man die Falsche erwischt und der Richtige sich dann so richtig nachhaltig rächen kann. Und das sehen wir ja gerade, was da passiert. Ja, absolut. Also, ich würde mal eine Frage, wo fangen wir an, was viele Menschen beschäftigt und weil wir ja, um die Zukunft zu verstehen, muss man ja die Vergangenheit verstehen. Denn was war denn da mal früher? So, du redest in deiner Sprachnachricht sehr oft auch über das Biblische, was da ganz große Rolle mitspielt oder wo man die Parallele erkennen kann. Und dann wiederum die Frage, die Bibel, der Ursprung der Bibel, nehmen wir mal jetzt, wir wissen ja nicht, oder das wirst du uns gleich beantworten, wer hat die Bibel ursprünglich zusammengetragen? Und dann war ja die erste Ausgabe der Bibel in aramäischer Schrift, so ist mein Wissensstand von einem aramäischen Priester, dass die Bibel, die erste Auflage der Bibel war in aramäischer Schrift und von da an wurde es dann übersetzt in die unterschiedliche Sprache. So, und ja, die Bibel ist ein geschriebenes Buch, das Wort Gottes. Ich gehe so weit mit, dass ein Mensch, der wirklich in seiner Schöpferkraft lebt und durch ihn diese Worte hindurchfließen und er das Ganze auf Papier bringt, okay. Aber was viele eben sich fragen, was stimmt wirklich von dem Inhalt in der Bibel und was wurde vielleicht bewusst dazu gedichtet oder hinzugefügt, weil die Religionen dann wiederum, die haben ja relativ schnell verstanden, wie man da beeinflussen kann, ja, sei jetzt mal vorsichtig. Weil über das Thema Vatikan, da kommen wir auch noch zu sprechen, aber da sieht man ja, was da für, ich sage jetzt mal, Gangster am Werk sind im Vatikan und was der Vatikan dann in den Jahrhunderten aufgebaut hat, vor allem dann, ja, 18, 19, ja, und das, ja, von der Jahrhunderte her und das, was wir dann heute erleben, ja, also Vatikan ist ja, wie erklärst du uns das Wort Gottes, weil du hast ja unter anderem auch Theologie studiert, somit bist im Thema eigentlich tief drin. Aber ja, das sind auf jeden Fall Fragen. Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Wer hat die Bibel geschrieben und wie ist da die Verbindung? Das ist eine wichtige Frage, Ja, die das ist immer eine wieder sehr, sehr kommt. Ja. wichtige Frage. Mir war schon relativ früh klar, dass es hier um eine Streitsituation, eine Art Kriegssituation gibt zwischen Gut und Böse. Also, das ist das, was wir sehen, ja. Wenn Leute 90% der Weltbevölkerung ermorden wollen, und das ist ja das, was auf den Georgia Guidestones gefordert wird, inzwischen sind es, wären es sogar noch 93, 94%, Also diese Forderung ist hochgradig kriminell und das ist böse. Und da muss es ja auch, die Menschheit stammt ja irgendwo her. Da ist natürlich die Frage, wo kommt denn die her und wie erklärt sich diese Feindseligkeit gegen die Menschheit an und für sich? Und da sage ich immer, also ich habe von meinem Großvater gelernt, Anfang. Und dann hatte ich eine sehr schlaue Großmutter und die noch einen schlaueren Bruder. Und die haben mich öfters zum Spazierengehen mitgenommen als kleiner Bub. Und da hat eines Tages dieser Bruder meiner Großmutter gesagt, du, also er sagte zu seiner Schwester, du hör mal, bei den Politikern, da kommt es nicht darauf an, dass wir wissen, was sie sagen oder was sie denken, sondern was sie glauben. Und ich, kleiner Gstöpskis, ich habe mich damals nicht getraut, danach zu fragen, was da damit gemeint ist, habe mir aber das gemerkt, weil ich dachte, ja, vielleicht verstehe ich das später und vielleicht kannst du deinen Onkel mal irgendwann fragen. Der ist dann aber in demselben Jahr noch gestorben, da konnte ich nicht mehr fragen. Da habe ich das einfach im Hinterkopf behalten und inzwischen weiß ich, das geht hier oder ging ihm um einen religiösen Glauben. An welchen Gott glauben die? Und da ist eine Dichotomie, da teilt sich die Welt in zwei Wesenheiten. Einmal in den wirklichen Schöpfergott und zum anderen in dem Gott und seine Anhängerschaft, die eigentlich diesen ursprünglichen Schöpfer bekriegen und bekämpfen. Und jetzt sind wir in Eden. In Eden hat Gott die Menschen geschaffen, reingesetzt. Und dann kam sofort der sogenannte Nachasch. Das wird in den deutschen Übersetzungen mit Schlange übersetzt. Also die Schlange kam da und hat gesagt, so, will Gott euch da etwas mit diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse vorenthalten? Und er hat es so geschickt gefragt, dass eigentlich die natürliche Antwort ein Ja ist. Weil Gott hat ja tatsächlich diesen Baum dahingestellt, ein Verbot ausgesprochen, also davon zu essen. Und damit hat aber Gott nicht gemeint, dass er grundsätzlich das Wissen über Gut und Böse verhindern will, sondern er wollte dem Menschen den Weg zeigen, an diese Erkenntnis nicht alleine dran zu gehen, schutzlos dran zu gehen, unbegleitet und ungeschützt und ungeleitet dran zu gehen, sondern ihn zu fragen. Die hätten ja fragen können, Papa, was hast du denn da gemacht und warum dürfen wir da nicht dran? Was hat's damit auf sich? Ja, das so fragen doch Kinder ihren Vater. Und so war das eigentlich von Gott geplant, dass diese Menschen, die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat, ihn fragen, was hat's mit diesem Baum auf sich? Und er hätte ihnen das nicht verweigert. Der Satan hat also gelogen. Er hat gelogen, um die reinzulegen und damit haben die Menschen sich tatsächlich betören lassen und sind dem zum Opfer gefallen. Und damit fing dieser ganze Battle, in dem wir uns jetzt heute befinden, an. Das heißt, um den zu verstehen, muss man zurück zum Anfang gehen. Jetzt ist natürlich klar, wenn das nur zwei Menschen waren, dann haben die natürlich nur eine Sprache gesprochen. Und diese Sprache war nicht aramäisch, weil Aram ist Syrien und aramäisch ist im Haupt, also als Sprachgebiet ist es der Nordirak und Syrien. Das heißt, was Adam und Eva sprachen, ist wahrscheinlich schon hebräisch. Diese eine Sprache, die hat die Menschheit dann begleitet bis nach der Flut. Also fast 2000 Jahre lang haben die nur eine Sprache gekannt. Und dann kam diese merkwürdige Geschichte der Globalisten in Babylon. Der erste Globalist hieß Nimrod. Kann man nachlesen in dem Buch Genesis. Also das ist dann im Kapitel 10 und 11. Und da ging es darum, Gott hat gesagt, verteilt euch wieder über die Erde. Und der Nimrod hat gesagt, nö. Das ist so schön, alles kuschelig beieinander und dann habe ich alles unter Kontrolle und dann bin ich der Mächtigste und wir haben eine Einheitsregierung und wenn dann die Menschheit wächst, dann bleibt das bei dieser Einheitsgeschichte und dann haben wir unseren Globalismus. Und dann hat Gott gesagt, nee, das machen wir nicht. Und hat in irgendeiner Nacht die Sprache verwirrt. Die sind alle morgens aufgewacht und dann waren unterschiedliche Sprachen da. Aber die sind nicht so verwirrt worden, dass also jeder seinen Ehepartner nicht mehr verstanden hat, sondern das ist nach Familien getrennt gelaufen. Das heißt, der eigentlich Herrschaftsberechtigte damals war der Sem als ältester Sohn Noahs. An ihn wäre der Staffelstab, der Staffelstab der Führung dieser Menschheit naturgemäß übergegangen, als der Erbe, als der Älteste. So war das in den 2000 Jahren bis dahin. Und nun hat aber dieser Enkel von Ham, dem jüngsten Sohn von Noah, versucht da einen Putsch zu machen und hat den versucht vom Stuhl zu schmeißen. Und Gott hat die Sprachen so verwirrt, dass das stämmeweise unterschiedlich wurde. Und zwar umso unverständlicher, je weiter die Verwandtschaft weg war von dem Sem. So haben diese semitischen Sprachen, die haben noch sehr viel Ähnlichkeit bis heute miteinander. Das sind fast zum Teil nur Dialekte. Und Ham, der Name bedeutet der Heiße. Deswegen ist da schon der Sonnengottkult entstanden. Und wenn du heute mal im Arabischen guckst, was heißt denn heiß, und dann heißt Hami. Also du siehst, die Sprachverwandtschaft ist immer noch erkennbar, obwohl da schon Jahrtausende wieder durch die Geschichte durchgegangen sind. Aber natürlich ist das Chinesische zum Beispiel, ja, das sind Japhetiten, das sind Leute, die von Japhet, dem zweitältesten Sohn Noahs, abstammen. Die sind viel weiter entfernt als die semitischen Sprachen. Und auch die hamitischen Sprachen, die afrikanischen Sprachen hauptsächlich, die sind sehr stark entfernt von dem semitischen. Also man kann sagen, je weiter die Verwandtschaft weg war, umso unverständlicher war das, was sie nach der Sprachverwirrung dann gesprochen haben. Aber es blieb zunächst mal bei der Sprache Hebräisch, und der Abraham und damit auch die Anfänge der Bibel dann, das war immer noch in Hebräisch. Und erst im, ja, der Nebukadnezar, der Zweite, war dann der, der die babylonische Gefangennahme machte. Und das war, der hat regiert von 605 vor Christus ab bis irgendwo in 500, was weiß ich weiß es auswendig nicht mehr. Kann man nachgucken. Und der hat ja dann viele Leute aus dem Land rausgeführt und damit das Land großteils entvölkert. Und jetzt gehen wir mal einfach in unsere Zeit und überlegen das, wie ist es bei uns denn? Wenn ein Land entvölkert wurde, das heißt, die autochthone Sprache da verschwunden ist, dann ist eine andere nachgerückt. Können wir noch sehen jetzt an den Gebieten, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland weggenommen wurden und die Deutschen vertrieben wurden, also zum die sogenannten Ostgebiete. Ja, in Mitteldeutschland ist das ja nicht so gewesen, aber in den Ostgebieten schon. Und da ist heute Polnisch und Russisch. Das heißt, da gibt es kaum noch Deutsch. Vielleicht einzelne Leute oder einzelne kleine Gruppen. Aber so müssen wir uns das jetzt vorstellen. In dem Moment, wo der Nebukadnezar diese autochthone jüdische Bevölkerung nach Babylon verschleppt hat, sind natürlich aus den Nachbarländern und hauptsächlich aus Aram Leute da in dieses Vakuum eingeflossen und haben sich da angesiedelt und ihre Sprache dann da benutzt. Und als dann die Leute aus Babylon 70 Jahre später wieder zurückkamen, und das war nur eine Minderheit, die meisten Juden haben sich in Babylon heimisch eingerichtet, das war ja dann schon die dritte Generation dort. Warum hätten die zurückgehen sollen? Das waren nur die Frommen, die wieder zurück zum Tempel wollten. Und das ist immer eine Minderheit. Da sind also vielleicht maximal 10% von dem Anteil der jüdischen Bevölkerung im Irak, im heutigen Irak ist ja Babylon, das ist ungefähr ja, eine Stundfahrt südöstlich von Bagdad. Die sind da wieder zurückgekommen und sind jetzt zusätzlich zu diesen Aramiten, die ihr Land besiedelt hatten, wieder zurück in das Land. Und dann gab es eine Mischsprache. Die mussten natürlich jetzt mit diesen Nachbarn, mit diesen fremdländischen Aramitern, mussten die sich da unterhalten. Und dann haben die natürlich auch diese aramäische Sprache gelernt. Aber das Bildungsjudentum hat weiterhin das Hebräisch gesprochen. Deswegen ist es tatsächlich so, dass die Sprache der Bibel im Alten Testament bis auf ganz kleine Bestandteile in Hebräisch und nur ganz winzige Teile in Aramäisch verfasst sind. Und jetzt kommt eine ganz komische Anomalie. Also man hat diese Anomalie der Sprachen. Du hast das Hebräische als Hauptsprache für das Wort Gottes. Und dann kommt die Zeit, wo Jesus auf die Welt kam als Mensch. Und da war Griechisch die große Kultur- und Wirtschaftssprache. Das heißt, gar nicht einmal das Römische, obwohl ja das Römische Reich prädominant war. Also militärisch und wirtschaftlich waren die eigentlich die Herren, ähnlich wie die großen Briten lange Zeit mit dem British Empire und wie die USA jetzt. Oder jetzt noch am Ausgehen. Ja. Aber Zu der Zeit wurde die Bibel, oder nein, das war schon ein bisschen vorher, aber Gott hat es geführt, dass die Bibel auf Griechisch übersetzt wurde. Das ist die sogenannte Septuaginta. Man hat also 70 Übersetzer dran gesetzt und die haben sich gegenseitig dann auch korrigiert und beeinflusst und sich überlegt, wie kann ich das möglichst homogen machen und möglichst gut machen, weil ja bei jeder Übersetzung geht ja immer ein Stück von dem Wahrheitsgehalt verloren. Nehmen wir mal das Wort Liebe, das ist ja ein biblisch sehr wichtiges und interessantes Wort. Und wenn wir jetzt heute, die neutestamentlichen Texte sind ja alle auf Griechisch verfasst, wenn wir von Liebe lesen, ja, dann unterscheiden wir zum Beispiel kaum noch, dass es im Griechischen 4 oder 5 Worte für Liebe gibt. Also da gibt es zum Beispiel die Agape. Das ist die Liebe, die Eltern zu Kindern haben, diese total umsorgende, schützende und alles aufopfernde Liebe. Und dann gibt es die Philadelphia, das ist die Liebe unter Kumpels, unter Freunden, unter vielleicht sogar beim Militär Soldaten, wo einer auf sich wirklich vollkommen auf den anderen verlassen muss, wo Leib und Leben dranhängt, dass der funktioniert, ja. Aber das ist nicht mehr diese ganz umsorgende, vollständige und alles opfernde Liebe. Ein Vater würde für seine Kinder ins Feuer gehen und notfalls verrecken. Und der Soldat würde das auch noch. Aber der Soldat, der macht es nur so lange, wie der Auftrag ist, jetzt im Kampf da zusammenzustehen. Und hinterher können die auch wieder getrennte Wege gehen. Während Eltern und Kinder bleiben Leben lang zusammen. Also zumindest solange die eine und die andere Generation noch lebt. Also diese Agape umfasst mehr als diese Kumpelliebe, die Philadelphia. Ja? Und dann gibt es natürlich auch die sexuelle Liebe, die heißt da Eros. Und so gibt es verschiedene Begriffe für Liebe und die fließen jetzt bei der deutschen Übersetzung alle in das eine Wort Liebe rein und werden gar nicht mehr unterschieden. Gibt ein schönes Beispiel in Johannes 21. Da fragt Jesus den Petrus, liebst du mich? Und dann sagt er, Petrus leicht beleidigt, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Dann sagt Jesus, hüte meine Schafe. Und der Deutsche, der merkt gar nicht, dass da mit zwei Begriffen gearbeitet wird. Jesus fragt, liebst du mich im Sinne von Agape, dieser allumfassenden, vollkommen aufopfernden Liebe? Und dann sagt der Petrus, ich liebe dich, das weißt du doch. Aber er nennt Phileo, also wie der Kumpel, der Kriegskamerad, der Bruder. Und das eigentliche Sinnspiel da läuft in den Gefühlen ab. Der Petrus merkt, wenn er die Schafe hüten soll, also die Anhänger Jesu, und das so macht, dass er alles dabei opfert, dann übernimmt er sich unter Umständen und sagt da etwas zu, was er hinterher gar nicht schafft, dann hätte er ein falsches Versprechen abgegeben. Und das will er nicht, das bringt ihn in einen Gewissenskonflikt. Aber Jesus besteht noch einmal darauf. Tust du mich Agapo lieben? Und er sagt, du Herr, du weißt doch, ich liebe dich, aber Phileo. Und zum Schluss geht Jesus dann ein, und dritte Mal fragt er ihn nicht mehr, liebst du mich Agapo, sondern liebst du mich Phileo? Und dann sagt er, dann fällt ihm ein Stein vom Herzen. Ja. Was Jesus da eigentlich von ihm wollte, war, dass er erkennt, aus eigener Kraft schafft er das gar nicht. Er hätte auch sagen können, Herr, du überforderst mich da damit. Denn ich weiß ja, dass vielleicht kann ich das für ein oder zwei leisten. Aber ich weiß ja nicht, wie viele das werden. Deine Schafe, deine Anhänger. Wenn das zu viele werden, dann schaffe ich das nicht. Und dann hätte Jesus gesagt, ja gut, du musst das ja auch nicht aus eigener Kraft. Ja, du kriegst meine dafür. Ich mache das durch dich. Das ist überhaupt das ganze Prinzip in der Bibel, dass Gott durch den schwachen Menschen hindurch etwas leistet. Ich habe neulich mal über den Gideon gesprochen, der mit 300 Pappnasen 135.000 Mann zu Fall bringt. Das schafft kein Mensch, ja. Das würde auch Terminator und selbst Superman und was nicht packen. Aber die schon, aber nicht in eigener Kraft, sondern mit der Kraft Gottes. Und das geht verloren, wenn man Übersetzungen macht. Und damals hat man sich sehr viel Mühe gemacht, mit diesen 70 Schriftgelehrten das kohärent und konsistent zu übersetzen. Es ist eine sehr gute Übersetzung geworden. Und dann ist unter King James etwas Merkwürdiges entstanden. Da wurde es ins Englische übersetzt. Und von allen modernen Übersetzungen finde ich die King James die konsistenteste und ja, korrekteste oder ja, die mit dem. Also ich gucke immer da rein, wenn ich irgendwas fragen will. und nachgucken will, gucke ich zuerst in die King James, weil ich Englisch fast so gut kann wie Deutsch. Und erst dann in die hebräischen und griechischen Texte. Kurz unterbrechen, weil das war jetzt auch für mich eine, ja, wichtige Erkenntnis. Also, ja, das ist, was das bewirkt. Und da habe ich gleich als erstes die Idee, oder geht mir jetzt durch den Kopf, könntest du uns diese unterschiedlichen Begriffe und Bedeutungen der Liebe in Schriftform, dass man das zusammenpacke, dann können wir das vielleicht auch in der Wahrheitsjäger-Kanal nochmal als schriftliche Erklärung dazu machen, weil das, also ich finde, das ist ein ganz wichtiges, wie soll man sagen, Wissen, ja, über die unterschiedlichen Begriffe der Liebe. Und weil, also ich sage es jetzt mal in meinen Worte, weil du ja sagst, Gott spricht durch den Menschen durch, ja. Gott hat uns als Ebenbild erschaffen. Und der eine, oder nimm mal jetzt einen Atheist, der an gar nichts glaubt. Und da gibt es ja die unterschiedliche Naturgesetze, das Gesetz der Schwerkraft, ja, ob ich jetzt glaube, dass die Tasse auf den Boden fällt oder ob ich das nicht glaube, sie wird es trotzdem tun, weil das ist ja ein Naturgesetz oder das Gesetz der Anziehung, das ist ja auch, ja, ein Naturgesetz, was ich nicht umgehen kann. Und ob ich das glaube oder nicht, wird es trotzdem im Hintergrund arbeiten, so wie es das tut. Und deshalb auch Atheisten oder die wo gar nicht glauben, also wo sage, hört mal auf mit Schwachsinn und Gott, es gibt gar nichts, ja. Wir sind hier eine Masse und wenn das nicht mehr funktioniert, dann sind wir wieder Erde und dann sind wir weg und dazwischen ist nichts. Alle haben recht. Alle haben recht, aber trotzdem arbeiten ja die Gesetze im Hintergrund, ob ich das glaube oder gar nicht glauben will. Uninteressant. Und deswegen für mich ist wichtig, es gibt viele wichtige Stellen in der Bibel, die, ich sage gleich was zu meinem Konfirmationsspruch, das war nämlich das, an das ich mich heute Morgen erinnern wollte. Und genau, und Gott hat den Mensch als sein Ebenbild erschaffen. Das hast ja du gerade auch gesagt. So, ist ja jetzt egal, ob ich Gott, Allah, das Universum, egal wie ich das da nenne. Und da werden uns auf jeden Fall viele recht geben, die sagen, ja, da ist irgendwas, aber Gott kann ich mir nicht vorstellen. Und somit, bei mir war es dann immer so, ich bin auch eine Zeit lang in eine Freikirche gegangen, weil mir das so unheimlich gut getan hat. Also Freikirche, lassen wir Namen weg, aber da war ein Pastor, der hat es so, wie soll man sagen, so bildlich einfach gesprochen, dass es bei mir da viel Klick gemacht hat. Weil ich habe ja ganz am Anfang habe ich ja gesagt, ich war schon ganz als Kind, habe ich dann, weil auch ich komme aus einem sehr religiösen Elternhaus und es hat mich aber eher von dem Göttlichen getrennt, weil dieser Zwang in die Kirche zu gehen und nein und was sagen die Leute und habe immer gesagt, das hat doch nichts mit Gott zu tun, so wie man sich da verhaltet in einer Kirche. Sonntags sitzt man da, Friede, Freude, Eierkuchen und montags geht man wieder aufeinander los. Das hat mich als Kind schon irgendwo angewidert, ja. Und erst später sind bei mir dann solche Dinge passiert. Und ob's glaubst oder nicht, erst vor ein paar Jahren durch einen Umzug war das, bin ich wieder auf mein Konfirmations. Ich bin evangelisch und konfirmiert, ja. Hab mich dann später auch in der Freikirche taufen lassen. Das war 2007 oder 8 oder so, ja. Obwohl ich als Kind schon mal getauft war, aber anderes Thema. Und mein Konfirmationsspruch ist, wirst du uns jetzt gleich sagen können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Das ist Psalm. 23. Wie? Psalm 23. Psalm 23 ist. Und das ist mir erst vor ein paar Jahren dann bewusst geworden. Und das muss man mal überlegen. Ich als damals 12, 13-jähriger, ja, Bub. Ein wildes Pferdchen. Und den hat man sich ja selber ausgesucht. Also ich habe mir mit 12 oder 13 diesen Spruch ausgesucht, bin dann 2007 so richtig tief in das Thema eingestiegen, Bestellung ins Universum, um es nicht Bestellung bei Gott zu nennen, wo dann diese Schöpferkraft anfängt zu wirken, ja, wo du sagst, dass dann Gott durch den Menschen und dann erst danach, wo das bei mir rundum funktioniert hat mit Bestellung Universum und ich ja heute das ja jeden Tag bestätigt krieg, wie alles fließt, wie alles funktioniert, ja. Also bei mir und Menschen, die mit mir im engen Umfeld sind, die kriegen das live und in Farbe mit. Ich sage immer, das ist ja nicht normal. Ja, heute Morgen hast du es gesagt und jetzt ist es da. Ja. Und dann taucht bei mir der Konfirmationsspruch auf, nachdem ich es verstanden habe. Ja. Und ich habe mir 12 oder 13 mir den Psalm 23 ausgesucht. Und so ist es. Ja. Du bist beschützt und dir wird nichts mangeln und du wirst immer. Ja, und wenn du diese Schöpferkraft in dir anwendest, und das sehe ich bei allem, was da jetzt im Moment gerade passiert, als eine wichtige Lehre, weil die Welt verändert sich, dieses dunkle, böse, wo man gleich noch ein bisschen in die Tiefe gehen werde, über die aktuelle Themen und seit wann, ja, weil da wird es ja spannend, wann haben diese Mächte, obwohl diese Mächte schon immer gewirkt haben, aber für unsere heutige Zeit, wann hat es angefangen, dass da richtig was verrutscht? Da reden wir gleich drüber. Aber um das nochmal zum Punkt zu bringen, dass also quasi dieses Göttliche, diese Schöpferkraft, wenn die Menschen wieder frei, wenn die Fesseln mal gelöst sind um die Menschen rum, so dass wir wieder unsere Schöpferkraft wirklich ausleben, für ein gemeinsames Miteinander, ja? Mensch, Tier, Natur im Einklang, die Mutter Natur. Weißt du, was da entstehen wird? Ich kann schon fühlen, ich sehe es eigentlich schon und ich sehe ja, dass immer mehr Menschen bewusst oder unbewusst eben in diesem Wachstumsprozess, ja, immer weiter wachsen. Auch wenn sie, und das ist das, was ich meine, ob du an das Gesetz glaubst oder nicht, das ist ja trotzdem vorhanden, das Gesetz der Schwerkraft, ich brauche ja nicht dran glauben, aber trotzdem wird die Tasse auf den Boden fallen. Ja, und so ist mit diesen Gesetzen oder Gesetz der Anziehung, ja, Saat und Ernte, ob ich es glaube oder nicht, das ist halt einfach so. Und so ist mit diesen Dingen. Ja, ich habe auch andere Bücher oder in Büchern schon viel gelesen oder auch gute Dokumentationen, weil Babylon, ja, wissen wir. Aber es gab schon andere Kulturen, Hochkulturen auf dieser wunderschönen Mutter Natur. Wenn man Einstein zitiert, ja, dass eben, dass wir eigentlich in verschiedene Dimensionen oder Paralleluniversum oder wie man es nennen will, Vergangenheit, Zukunft, dass es alles gleichzeitig stattfindet. Nochmal ein anderes Thema. Aber es gab schon andere Kulturen, ob jetzt Maya oder ja, noch weiter früher. Und gerade jetzt wird eigentlich ja noch mehr festgestellt. Momente mal, wir haben noch mal was entdeckt. Da war ja noch was vor 20.000 Jahren. Oder das könnte auch schon 50.000 Jahre alt sein, wo man Bauwerke entdeckt. Gestern ging durch Telegram eine Entdeckung aus Indien, weiß man aber auch nicht, ob das stimmt, also das ist noch nichts Verifiziertes, wo sie quasi in 7 Kilometer Tiefe, 7.000, ja, 7 Kilometer Tiefe, haben sie einen Brunnen oder wollen sie einen Brunnen graben. Und sind dann da unten auf Metall gestoßen, habe das freigeschaufelt und das Ding sieht aus wie ein Raumschiff. Ja, Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, kann auch Fake sein, ja. ich hab's auch gesehen, ja. Ja, Da ja. müssen wir einfach mal warten, ja. Ja. Ganz, ganz wichtig ist, also du hast jetzt eine ganze riesige Menge an Fässern aufgemacht, die wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr packen. Oh. Lass mich gerade nochmal an die Sprachen gehen. Immer wenn in Weltsprachen übersetzt wird, wird's gefährlich, weil kurze Zeit nachdem das ins Griechische übersetzt war, das hebräische Alte Testament, kam Jesus. Und jetzt ist es wieder in einer exorbitant guten Übersetzung, nämlich der King James Übersetzung, in Englisch aufgetaucht. Und dann wird Englisch die Weltsprache. Ja, wenn man da jetzt weiterdenkt, könnte dann Jesus jetzt wiederkommen? Weil ja wieder so eine zuverlässige und dann auch noch in der Weltsprache gepackte Übersetzung da ist. Aber verlassen wir mal diese Sprachwelt. Ich warne nur immer die Leute, die sagen, die Bibel ist gefälscht, weil die ist doch schon so oft übersetzt worden und da ist doch, es gab das sogenannte Masoretentum. Das sind Beamte gewesen in Israel, die haben übrigens das Prinzip der Checksumme entdeckt, das wir heute in der Computerwelt benutzen, um Kopierfehler zu vermeiden. Die haben die Quersummen von den Buchstaben in einer Zeile und einer Spalte benutzt, um die Zeile und die Spalte jeweils zu verifizieren und dann die Quersumme aller Spalten und die Quersumme aller Zeilen. Das musste übereinstimmen. Und das macht der Computer heute bei jedem Kopiervorgang durch die Automatisierung natürlich viel schneller, als diese Masoreten das konnten. Aber so verifiziert der Computer, ob bei einer Dateikopie wirklich dasselbe Bild da ist wie auf dem Original. Und das hat man schon vor vierstelligen Zahlen von Jahren in diesem jüdischen Kopiertraditionsgut gehabt, diese Qualitätssicherung. Und deswegen sage ich immer Vorsicht, Leute, ja. Wenn ihr sagt Fälschung, dann müsst ihr erstmal nachweisen, dass da Fälschung ist. Ansonsten wäre das ja eine Beweisumkehr. Jemand, der sagt, die Bibel ist gefälscht und ich will jetzt nur noch wissen, wie weit, da wird es kritisch, weil man muss erstmal den Beweis tun, dass die gefälscht ist. Und das haben viele versucht und ich finde das also jedes Mal ziemlich toll. Dann hat Gott reagiert, indem er durch archäologische Funde das widerlegt hat. Und auch einzelne Personen, die gesagt haben, ich will jetzt als mein Lebensziel definieren, die Bibel zu widerlegen. Und dann haben die angefangen zu widerlegen und plötzlich waren die gläubig. Ja, also das Unterfangen, die Bibel zu widerlegen, ist oft so richtig ins Gegenteil umgeschlagen. Die haben dann festgestellt, meine Güte, da ist ja viel mehr dahinter, als ich ursprünglich dachte. Und Gott liebt es, wenn man ihm folgt, aber er liebt es auch, wenn man ihn angreift. Weil da kann er sich mit dem anderen messen und ihm zeigen, guck mal, habe ich nicht doch recht. Nur diejenigen, die lauwarm bleiben und sagen, naja, das ist doch alles sowieso gefälscht, da brauche ich mich gar nicht damit auseinanderzusetzen, da brauche ich nichts zu machen, die mag er nicht. Also es gibt den Ausspruch, wo der Herr sagt, ich wollte, dass ihr heiß oder kalt werdet. Aber weil ihr lauwarm seid, werde ich euch ausspucken. Also heiß oder kalt heißt Gegner oder Freund. Also jeder weiß es, ein heißer Tee kann super sein im Winter und ein kaltes Getränk im Sommer. Aber lauwarm ist so richtig. Und also lieber richtige Gegner oder richtige Freunde im Sinne von mindestens Phileo oder sogar Agapo, aber nicht sowas lauwarmes wie egal, ja. Das mag er am allerwenigsten. Und diese Ebenbildlichkeit, die wir gerade angesprochen haben, die muss man nicht jetzt verstehen als körperlich. Man muss sie zunächst mal verstehen als strukturell. Der Mensch ist strukturell Gott ähnlich, weil er zwei Steuerungen hat. Also es gibt den Mensch, den Kopf, das Herz und den Bauch. Und im Bauch, damit meint man die empathische Steuerung. Ja, auch die Intuition, die gehört mit zu dieser empathischen Steuerung. Ja. Und der Kopf und die Empathie bzw. Intuition, die geben dem Herz als dem Entscheidungszentrum Steuerungsimpulse. Also manche Menschen entscheiden einfach aus dem Bauch raus. Da ist nichts dagegen einzuwenden. Andere gehen mehr zerebral dran, also mit dem Großhirn. Es geht langsamer, aber es kommt auch zu Ergebnissen. Und vor allem das Spiel zwischen beiden führt zum Schöpfungsprozess. Also wenn wir zum Beispiel Wissen erschaffen, die sogenannte Wissenschaft, ja, das sind ja Erfinder von Wissen. Oder sagen wir mal besser, Auffinder von Wissen, denn das Wissen besteht schon, aber sie müssen es entdecken. Und dazu braucht es natürlich einer kreativen Einstellung. Und das ist immer das Wechselspiel zwischen Gefühl, also Bauch, Intuition, auch Liebe zum Detail, ja, das ist ja diese Empathie, und auf der anderen Seite den Kopf zum Analysieren. Und nur da, wo beides zusammenkommt, kommen Schöpfungsprozesse zu Wege. Und das ist etwas, was die Engel und folglich auch die Dämonen, das sind ihre Nachkommen mit Menschen, das nicht können. Der Engel hat einfach nur ein Großhirn. Und das mit der Bauchsteuerung ist ganz, ganz, wenn überhaupt, ganz, ganz wenig da. Bis gar nicht. Und deswegen sind Politiker auch so wenig empathisch, weil die können das nicht. Das sind Nachkommen dieser Mischwesen von Engeln und Menschen. Die haben diese Bauchsteuerung nicht. Und deswegen muss eine nach dem Ahrtal-Desaster an einen ihrer Zuarbeiter und Berater WhatsApp schicken und sagen, schick mir mal ein paar Sätze des Bedauerns, damit ich das vor der Kamera dann laut sagen kann. Die hat diese Empathie nicht. Die kann nicht selbst Sätze des Bedauerns bilden, weil die weiß gar nicht, was es ist. Alles. Und Au. die Sache ist einfach, wenn wir jetzt wieder zurückgucken in die Schöpfung. Ja, Gott schafft also diesen Menschen als empathisch und zerebrales Wesen. Ja, und so ein Wesen kann, wenn es sich verrannt hat, umkehren. Weil der kann plötzlich sagen, vom Gefühl her, sagt mir es Bauchgefühl einfach, das war, ich nehme jetzt mal das drastische Wort, das war scheiße, was ich da gemacht habe. Ich muss rumdrehen, da bin ich, habe ich mich verrannt. Wenn ich das mit der KI mache, also hier oben im Kopf, dann läuft es immer durch dasselbe logische Schema und ich komme immer wieder an derselben Entscheidung raus. Das heißt, eine rein zerebrale und zerebral gesteuerte Entität, sprich ein Wesen, was hochintelligent ist, aber keine Bauchsteuerung hat, der kann nie umkehren. Auch das sehen wir in der Politik. Die verrennen sich und können nur noch mit dem Kopf durch die Wand oder sich den Kopf an der Wand einrennen. Die können nicht umkehren. Die können nicht sagen, dahin ist die Wand, ich glaube, ich fahre wieder raus aus der Sackgasse. Nein, die gehen durch die Wand oder sie brechen sich das Knick. Und das ist eigentlich der Nachteil von Satan. Satan ist nicht schöpferisch. Gar nicht. Er ist nicht dazu in der Lage. Und deswegen kann er auch nicht umkehren, weil er nämlich nicht vom Wesen her, von seinem empathischen Wesen, das gar nicht existiert, hier sehen kann, ich habe mich verrannt, ich muss umkehren. Macht er nicht. Und jetzt kommt der eigentliche Knaller. Gott sagt, diese Wesen sind ebenbildlich zu mir. Und weil sie sich ebenbildlich zu mir verhalten, das heißt, jedem Menschen, der diese Ebenbildlichkeit als gegeben annimmt und auch so denkt und sagt, ich will wieder zurück zu Gott, dem begegnet er in der Person Jesu Christi dann auch körperlich ebenbildlich zu uns. Und dann wird ein Schuh draus. Dann hast du einen Gott, der Mensch wird, um denen, die menschlich geblieben sind, auf menschlicher Ebene und auf Augenhöhe zu begegnen. Und dann ist es ein ganz anderer Hirte als der, der die Schafe züchtet, damit er sie nachher ins Schlachthaus verkauft. Das wird ja oft zum Vorwurf gemacht. Gott, der Hirte. Ja gut, der hat die doch immer verkauft. Nein, unser Gott oder unser Hirte will die Menschheit ins ewige Leben führen. Als Familie. Er spricht ja nicht nur von Schafen, sondern von Kindern. Welcher Vater bringt seine Kinder ins Schlachthaus? Also spätestens da scheitert dieser Vergleich und die Überspitzung dieses Vergleichs. Au, wow, ich breche mal wieder kurz ein für die Frage, ja, weil, ja, also ich selber lerne gerade auch unheimlich dazu bei diesem Gespräch, ja, und wir müssen auch von der Zeit her aufpassen, wir sind ja jetzt schon, glaube ich, ziemlich lang vorangeschritten und es geht auf jeden Fall in eine zweite Runde, das merke ich schon, weil mir wird es gerade mal 8% der Fragen, die ich auf meiner Liste habe. Aber ja, entweder machen wir richtig, ja, oder reden wir oberflächlich, aber ja, wir wollen ja Verständnis in die ganze Dinge oder Licht ins Dunkel bringen, wenn man so schön sagen will. Und deshalb gerade das göttliche, spirituelle, esoterische. Und da gibt's halt auch viel Falschleitung, was sich gut anhört und führt aber dann auf den falschen Weg. Ja. Deshalb, das war jetzt mal auch würde ich mal behaupten, wenn man ja auf jeden Fall auch Feedback im Chat kriege, aber das war jetzt mal sachlich und auf den Punkt gebracht und auch verständlich. Und ich sage jetzt noch einmal bewusst, ob ich das glaube oder nicht, läuft dieser Prozess trotzdem. Ja, und das wäre viele entweder schon bemerkt habe oder auch zukünftig bemerke, dass da gewisse Dinge vorhanden sind, wo du dich dann wirklich fragen musst, das kann kein Zufall sein. Ja? Darf ich da vielleicht kurz einhaken? Ja. Die Bibel wird auch vielfach kritisiert, weil Gott bei der Landnahme des Volkes Israel in Kanaan befohlen hat, bestimmte Stämme bis auf den Stumpf und Stiel auszurotten, inklusive Haustiere. Und da wird er dann als sehr blutrünstig empfunden. Da muss aber Folgendes bedacht werden. Als dem Abraham versprochen wird, dass seine Nachkommen in dieses Land Kanaan reingehen dürfen, sagt der Abraham, warum nicht schon jetzt? Dann sagt Gott, die Sünde der Kanaaniter ist noch nicht voll. Also da war noch nicht alles, wie soll man sagen, noch nicht so scheiße gelaufen, Entschuldigung, jetzt dieses brutale Wort wieder, dass man sagen konnte, jetzt ist aber Schluss. Gott hat auch diesen Kanaanitern immer noch Chancen eingeräumt in der Zwischenzeit. Was die gemacht haben, ist Folgendes. Sie haben ihr ganzes Menschsein aufgegeben und sind mutiert zu sogenannten Hybridwesen. Das hatte der Satan schon vor der Flut auf den Weg gebracht, durch Engel, die mit menschlichen Frauen Hybride gezeugt haben. Die hat Gott so schwer bestraft, dass diese Engelwesen gesagt haben, das können wir nicht wieder machen, weil sonst machen wir uns alle im Grunde genommen hinne, ja, also dann haben wir keine mehr. Satan hat auch keine Freiwilligen mehr gefunden, die das dann nochmal machen. Aber die haben sich dann überlegt, dann lassen wir doch das den Menschen selber machen. Und das sieht man bei dem Nimrod. Der Nimrod wurde als Mensch geboren, hat aber durch irgendwelche Dämonen oder Engel von der falschen Seite das Wissen erhalten, wie man wieder zu so einem Hybrid wird. Und es wurde immer deswegen so verlockend gemacht, weil die hatten intellektuelle und manchmal auch körperliche Kräfte und Fähigkeiten, die normale Menschen nicht haben. Und deswegen wurde es also als sehr verlockend dargestellt. Und der Nimrod, wie auch immer der das gemacht hat, er wurde zu einem solchen, im Hebräischen heißt es Gibor, wird in der deutschen Übersetzung mit Riese übersetzt. Aber das muss nicht körperlich größer sein, sondern das kann auch geistig größer sein. Also was für eine Art von Riese das war. In der griechischen Mythologie sehen wir die Dinger ja auch, diese Riesen, diese Hybride, also diese ganzen Halbgötter da, der Achill, der Herkules, der Atlas und wie sie alle heißen, waren ja Söhne des Zeus mit irgendwelchen menschlichen Frauen. Auch dort findet man diese Hybridbildung, falsche Engel mit menschlichen Frauen und dann kommen Halbgötter raus. Und die Menschen haben das sogar gewollt. Ja, also viele Väter haben ihre Töchter dafür hingegeben, weil das hat natürlich Wohlstand und Ansehen unter den Menschen bedeutet. Und deswegen war das so hoch im Kurs. Jetzt, eigentlich ist das Projekt dazu da, die Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott wegzumachen. Den Menschen von seiner emotionalen und intuitiven Steuerung wegzukriegen. Das sehen wir schon in der Schule heute. In der Schule wird nur auf den Kopf geguckt. Die Kinder werden in die Schule gejagt und dort nur noch zerebrales Denken, Nürnberger Trichter, gelehrt. Und wenn die Kinder zappeln, dann wird es ADHS genannt oder wie auch immer und die kriegen Pille reingeschüttet. Das ist schlimm. Weil die Kinder müssen zappeln und die müssen sich bewegen und die müssen Freude haben am Lernen. Ohne Freude geht's gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in allen Altersgruppen Leute unterrichtet im Leben schon und immer eines gemeinsam gefunden. Egal ob einer 5 ist oder 15 ist oder 25 oder 50. Wenn er lacht und Scherze machen kann beim Lernen, lernt er am meisten. Er lernt das 10 bis 20 Mal klarer. Und vor allem, es hält länger, das Wissen, erinnert sich besser dran, als wenn das unter Druck läuft. Und Daran sieht man, dass unser Schulsystem im Wesen schon verkappt ist. Es legt nur Wert auf die Kopfsteuerung und nicht auf die emotionale Steuerung. Und die Kinder werden schon ihrer Menschlichkeit beraubt in der Schule. Und das ist das große Projekt Satan. Diese Doppelsteuerung, Gefühl und Kopf, wegzukriegen, weil damit entmenschlicht man den Menschen. Und jetzt sind wir in der Phase sogar drin, wo man eine Massenpsychose ausgerufen hat durch diese, jetzt, wenn du dir mal die Politik von heute anguckst, dann siehst du, die ist vollkommen gaga. Das heißt, man hat die ganze Zeit auf Kopfsteuerung Wert gelegt, die emotionale Steuerung fast wegradiert. Und jetzt beginnt man damit, den Menschen auch noch den Kopfkompass wegzunehmen, indem er sagt, wir drehen einfach alles auf den Kopf und sagen, Frieden wird mit Waffen erhalten, Gut ist böse, wenn man die Wälder fällt, tut man was für die Umwelt und lauter so blödes Zeug. Ja, also man muss sich mal vorstellen, das ist wieder jede Vernunft, aber das ist Absicht. Und man nennt das Mentizid, also den Mord an der Mentalsteuerung, die noch vom Menschen übrig geblieben ist. Und das würde dann in die vollkommene Verzweiflung und damit in die vollkommene Versklavung führen. Aber dieses Entmenschlichen der Menschheit, das ist schon lange ein Projekt Satans. Und das ist auch das, was in Kanaan da gelaufen ist. Die haben irgendwie rausgekriegt, wie kann ich mich entmenschlichen und dafür aber übernatürliche Kräfte kriegen. Und da war die Sünde dann voll. Der völlig entmenschlichte Mensch, den braucht Gott gar nicht mehr. Und dann hat er ihn zum Abschuss freigegeben, weil der kein Mensch mehr ist. Das ist also nicht mehr Mord an Menschen, sondern an irgendwelche Chimären. Die sind nicht mehr menschlicher Abkunft oder Herkunft. Und das ist der Endpunkt. Ja, da würde ich gerne jetzt die Überleitung, dass man das noch in die Sendung jetzt mit reinkriege, in die heutige Zeit nehme, weil du hast gerade gut angesprochen, das heutige Schulsystem oder die heutige Indoktrination von Kindesalter an. Und das ist ja sogar bestätigt von der Rockefeller Foundation, dass es so geplant, gewollt, ja, übergestülpt wurde. Und vor allem eben in all den Ländern, die man mit Punkt A Geldsystem, Punkt B Kriege, ich sage es jetzt mal ganz einfach, einfache Worte, gefügig gemacht hat. Ja, also Amerika hat ja, oder Israel, oder wie man das nennen will, hat ja beginnend, ja, wo fangen wir an, 1913, oder gehen wir weiter zurück, und man muss eigentlich weiter zurück, das sind ja deine Worte, man muss zurück ins 17. Jahrhundert, und da sind wir im heutigen Zeitalter angekommen, ja, wenn man jetzt mal von der Bibel viele Vergleiche nimmt, da sind wir in dem Zeitalter 17. oder 1776, sage ich mal, wo dann, könnte man das satanische Mächte nennen, wo dann angefangen habe, ja, bewusst einzugreifen, was für unsere heutige Zeit eine ganz große Rolle spielt, weil da ging ja das Ganze dann los, wo dann, so würde ich es mal nennen, um es schön zu nennen, satanische Mächte, Eliten sich gebildet habe. Wann wurde Beispiel die Illuminate gegründet in Ingolstadt von Adam Weishaupt? Und so sind ja dann verschiedene, ja, wie soll man sagen, Projekte entstanden, die dann eingegriffen haben und dann aus dieser Welt ein System übergestülpt nach ihren Vorstellungen und das bis in die heutige Zeit und das stellenweise so abartig, ja, wenn man dann an die Kinder denke, wie es gerade zu sehen ist, ja, Tunnels in New York und also furchtbar. Und ja, also das würde ich gerne heute in die Sendung noch reinpacken. Eine schnelle Zusammenfassung vielleicht 1700x und das, was wir jetzt heute als Endresultat sehen, warum, wie meine Worte beschrieben, warum wir daraus erkennen können, dass sie keine Chance mehr haben, ihre New World Order weiter so umzusetzen, wie es im Endeffekt eigentlich schon seit hunderte von Jahren aufgebaut und geplant wurde. Kriegen wir das hin in 10 Minuten? Schauen wir mal. Also wenn nicht, dann wird es der Übergangspunkt zur nächsten Sendung, wenn man so will. Ja. Versuch's mal zu strukturieren, wie, also Satans große zwei Ziele sind Globalismus, A, wo er der Gott spielt, deswegen dieser Globalismus, und B, die Entmenschlichung, oder nein, die Entebenbildlichisierung des Menschen weg von Gott. Er darf nicht mehr ebenbildlich sein. Und das sind die zwei großen Ziele. Und das hat er versucht vor der Flut mit dieser Hybridbildung. Dann wurden die alle im Klo runtergespült durch die Flut. Dann hat er es nach der Flut versucht mit pharmakologischen Mitteln. Und da stelle ich mal, es gibt in der Bibel die zwei Zauberer, die Magoi und die Pharmakoi. Und es sind immer die Pharmakoi, die die Bösen sind. Und dann kommt er. Nach einer langen Zeit des Hin und Hers und Her und Hin und vieler Kriege und Religionskriege vor allem, kommt es dann plötzlich zu einer ganz bemerkenswerten Entstehung von, ich sage mal jetzt wieder, dem krassen Bösen. Und das hat sich dann wie ein Krebsgeschwür ausgebreitet oder ja, wie eine Hefe im Teig. Die Hefe im Teig, die durchzieht ja den Teig unsichtbar. Und das hat angefangen im Jahr 1666, da sind wieder diese drei Sechsen, das ist immer mal, also markant. Und dann auch noch war das der 18. Juni, da hat sich ein gewisser Sabbatai Zvi oder Shabtai Zvi, das kommt darauf an, aus welchem Dialekt im Hebräischen man das spricht, hat sich als Messias, als jüdischen Messias ausgerufen. Und damals war das Osmanisches Reich. Und dann hat der Sultan in Konstantinie, also das heutige Konstantinopel, oder was wir da bezeichnen jetzt als Hauptstadt, also der damalige Sultan, der hat den Herr zitiert und hat gesagt, Junge, komm mal her. Und dann wurde er konfrontiert, entweder konvertierst du zum Islam oder die Rübe ist ab. Und dann ist dieser Messias zum Islam übergetreten. Da haben seine Anhänger gesagt, ja sag mal, bist du Jeck? Das kannst du doch nicht machen. Wir wollten doch was ganz Neues. Wir wollten doch eine jüdische Religion. Und dann sagte er, ja gut, das machen wir ja auch. Nur, wir infiltrieren den Islam von innen. Da ist dieses Krypto-Judentum entstanden, die unter der Oberfläche noch Juden bleiben, aber vorgeben, entweder islamisch oder katholisch oder was auch immer zu sein. Und das hat sich dann zunächst mal aus der Türkei über die Ukraine, und jetzt sind wir schon wieder geografisch zumindest in der Heutzeit angelangt, weiter nach Polen und von Polen auf deutschen Boden. Nur ist das dann wieder eine Generation später, da war dann ein Jakob Frank tätig und die Frankisten, das waren die, die den Katholizismus in Polen wieder unterwandert haben mit diesem Krypto-Judentum. Und die sind dann nach Deutschland gekommen, haben sich mit dem Geldadel Rothschild vereint und dann ist es auseinandergegangen in viele, viele verschiedene Richtungen, unter anderem auch die Gründung dieses Illuminatenordens, der dann von der Politik, das heißt von den damaligen Fürsten und Königen, als gefährlich empfunden wurde, deswegen verboten wurde. Und dann haben die sich in die Freimaurerlogen, das waren bisher lauter Handwerkerverbände, waren Spitzenhandwerker, ja, die all diese großen Bauwerke da gemacht hatten. Nur waren die inzwischen ein bisschen verarmt, weil diese Bauwerke eben ihnen keine, die wurden nicht mehr gebaut und dann waren die nicht mehr ganz so en vogue und haben auch nicht mehr den Reichtum gehabt, wie sie ursprünglich hatten. Und dann haben sich diese Illuminaten sozusagen mit dem Geld der Rothschilds in diese verarmten Logen eingekauft, sich dort in Deckung gebracht und wiederum eine Generation später die eigentlichen Handwerker, die Bauhandwerker aus ihren eigenen Logen wieder rausgeschmissen. Und dieses Logenwesen übernommen. Und das ist das, was wir jetzt in der modernen Zeit sehen, diese pyramidal strukturierte Logenwelt. Und was parallel dazu lief, war, dass der Geldadel, also dieser, wie hieß der noch, der Amschel Mayer-Bauer, also das war die Familie Bauer in Frankfurt, die hatten da ein Handel mit Gold und Silber und Bestecken und was denn, die haben vor allem den König in Hessen beliefert. Und die sind sehr reich geworden durch die Kriege in Übersee Und haben dann, der König musste fliehen für eine Zeit lang und dann hat er den Reichtum beim Rothschild gelassen. Der hieß noch Bauer damals, aber der hatte ein rotes Schild an der Tür und er hat sich dann später in dieses rote Schild umbenannt und hat sich auch adlige Titel zugelegt, wie von Rothschild, ja, oder de Rothschild. Und die haben dann schon eine Generation später in London unmäßige Reichtümer angehäuft. Da hat dann auch der Napoleon was mit zu tun. Und da ist dann die sogenannte City of London entstanden. Und von dort aus ist wirklich furchtbar Böses in die Welt gegangen. Unter anderem auch in die USA. Und unter anderem dann 1912, glaube ich, war es wohl die sogenannte Titanic, was sie ja nicht war, sondern die hieß eigentlich Olympic. Die wurde im Nordatlantik versenkt und es wurde dann behauptet, die wäre auf einen Eisberg gelaufen, was nicht stimmt. Und damit wurden die größten Gegner eines Wunschprojektes dieser Geldleute getötet, nämlich die Familien, ja, wie soll man sagen, die Familienführer der Familien Strauß, Guggenheim und wer war die dritte? Da fällt mir der Name oft nicht ein. Astor. Astor, genau. Und also Astor, und da kommt dann über Astor kommt dann auch der Nikola Tesla. Der wurde nämlich von den Astors gesponsert. All seine Forschungen wurden von den Astors bezahlt. Und die hat man da umgebracht, damit man die Federal Reserve und das Schuldengeld begründen wird können. Und das ist dann auf Jekyll Island, Nomen est Omen, ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, auf dieser Insel Jekyll Island 1913 gemacht worden. Und zwar heimlich während des Weihnachtsurlaubes des Kongresses. Also da waren die meisten Abgeordneten gar nicht da, da hat man das quasi durch die Hinterhand da reingeholt. Also ganz konspirativ und hinterhältig wurde das gemacht. Und mit diesem Schuldengeld, was dann die Federal Reserve hatte rausgeben können und rausgeben dürfen, hat man im Grunde genommen die ganze Welt unterjocht und einen Krieg nach dem anderen angezettelt. Und das hat dann uns begleitet bis jetzt. Also die letzten 110, 120 Jahre waren eigentlich von durchtriebener Bosheit planmäßig in vernichtende Kriege reingestürzt und auch in die Verdummung der Menschheit. Diese modernen Schulsysteme sind da gekommen, die modernen Universitätssysteme. Und das Aufhören des spielerischen Erkundens der Welt und der Wahrheit durch das Emotionale und Intuitive im Menschen. Wenn nämlich Menschen intuitiv und spielerisch an was rangehen, entdecken sie meistens, dass das, was ihnen in der Schule beigebracht wurde, nicht stimmt. Und das ist auch die Absicht. Sehr gut, sehr gut. In der nächsten Sendung gehen wir dann mal in die Themen rein, worüber ich oft schon berichtet habe. Aber du hast gerade ja schon das Thema mit Franken. Und wenn man dann die Gebiete nimmt, Frankenreich. Nein, nein, das ist was anderes. Also dieser Jakob Frank, der war nur zufällig namensgleich mit Okay, den weil, Franzosen. Das hat nichts mit Franken zu tun. ja, weil, aber das ist ja dann auch ein interessanter Übergang, wie das Frankenreich entstanden ist, dann das Österreich, das Deutsche Reich und Österreich-Frankreich ist für uns ganz normal in der Sprache. Sobald das Wort Deutsches Reich fällt, da zucken heute immer noch so viele Menschen zusammen. Da haben sie irgendwie, ja, und damit. Natürlich gab es die Diktatur Drittes Reich, aber wenn man vom Deutschen Reich spricht, dann spricht man ja vom Erste Deutsche Reich, Zweites Deutsche Reich. Und das hat man ja auch psychologisch gut in die Köpfe in der heutigen Zeit, gerade in Deutschland, herein zementiert. Also bei dem Wort Deutsches Reich zucken alle zusammen, obwohl das eine wichtige Rolle spielt, Frankreich, Deutschreich, Österreich. Ja? Aber nur Vielleicht auch als ganz kurz dazu, kleine. der größte Kontinent auf der Welt ist der Eurasische. Und der war zur damaligen Zeit, also vor Gründung der Federal Reserve, noch beherrscht von vielen sogenannten Kaiserreichen. Da war also von Ost nach Westen geredet. Zunächst mal das Japanische, das Chinesische, auch das Koreanische, vor allem das Russische Reich, dann nach Westen hingehend das Deutsche, das Österreich, das Frankreich und the British Empire. Diese Reiche haben das dominiert. Und dann haben die Briten gesagt, nee, wir wollen alles. Ja, also die Piraten, das waren also das ist die Pirateninsel, sage ich immer. Es ist jetzt nicht das Volk gemeint, aber dort war durch die City of London plötzlich das Böse angelandet. Und die haben dann gesteuert, diese ganzen Reiche zu planieren und alle zu kaputt zu machen. Ja, Und klingt sehr jetzt gut. werden die Tische gedreht und das Ganze wieder zurückgedreht. Ich sage ja immer oft, dass die Vergangenheit aufgearbeitet werden muss. Wir können nicht einfach jetzt neu starten und sagen, so, wir machen jetzt neu und haben uns alle lieb. Die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden, weil da ist so eine Geschichtsverdrehung drin enthalten, ja. Und wie du es gerade schön sagtest, Titanic, Olympic und alles, was dann geschah. Und da sind wir eben in dem 110-Jahres-Zyklus. Und das wurde ja auch von vielen erkannt. Unter anderem Henry Ford, der 1930 sagte, wenn die Menschheit wüsste, wie Geld funktioniert, gäbe es eine Revolution noch vor morgen früh. Überlegen wir 1930, vor 80 Jahre, 90 Jahre, haben es die Menschen immer noch nicht verstanden. Man hat es ihnen noch nie so geballt gesagt wie jetzt. Die Ja, das meisten ist Menschen richtig. werden erst in der Verzweiflung wach. Erst wenn sie anfangen, sich während des Schlafens die Haare auszureißen, werden die wach, weil das dann schmerzhaft wird. Ja. Und dann gucken sie hin. Ja? Ja. Für unser eins ist halt einfach situationsbedingt schon früher über Dinge gefallen und hat dann näher hingeguckt. Also wie gesagt, Misstrauen ist der Anfang des Wachwerdens. Und das hat bei dir eine Geschichte, das hat bei mir eine Geschichte, das hat bei jedem eine ureigenste Geschichte und deswegen kann man auch noch nicht sagen, die hier noch nicht so weit sind, die sind die schlechtere als die andere. Es ist halt einfach situationsbedingt, man ist früher auf die Fresse gefallen oder nicht. Und aber jetzt Absolut. sorgt man dafür, das ist der Plan, ja, Absolut. diese Operation Warp Speed, man will sie jetzt alle gemeinschaftlich auf die Fresse hauen, damit sie es merken. Ja. Und da kommt dann dieses subversive, heimliche, tuerische, das Böse, das lebt ja davon, dass es im Verborgenen schafft. Und wenn man das jetzt ans Licht zerrt, na Gott's nimmer, wie der Schwabe sagt. Ja? Gut, Und gut, gut. Gut, weil da werde ich jetzt beim das nächsten Mal vielleicht aufsetzen, bei dem Doc Gott's nimmer. Ja? Was passiert da jetzt eigentlich in unserer Zeit? den Henry Ford, der es durchschaut hat, den konnte man noch einfangen, will ich es mal vorsichtig sagen. Also bau du Autos, halt die Schnauze, sonst, ja. Aber es gab damals auch schon andere, lassen wir mal alle Namen weg, die das auch durchschaut haben und die dann gesagt haben, Moment mal, wenn das so auf der Welt weitergeht, also da machen wir nicht mit, da steigen wir aus und dann sind Ereignisse geschehen, die überspringe ich jetzt. Und dann sind wir bei Kennedy, der dann als nächstes auch erkannt hat, Moment mal, da stimmt was nicht, so kann das nicht mehr weitergehen. So, und dann kam die Ermordung, was für dich dein persönlicher Aufwachprozess war, ja, wie man es am Anfang hatte. So, und dann, ob jetzt Doppelgänger, Double oder, und dann kam der, damit hat man dann die, ich sage jetzt mal, die gute Seite so dermaßen wachgerüttelt, dass sich die dann zusammengetan haben und gesagt, so, jetzt ist aber endgültig Schluss, jetzt brauchen wir wirklich einen Plan, wie wir dagegen steuern, um dieses aus dem Ruder gelaufene, satanische, böse, neue Weltordnung, Planung schon, die ja schon im 17. Jahrhundert begonnen hat, ein für alle Mal den Garaus zu machen. Und dann sind noch viele Ereignisse geschehen, 9/11 zum Beispiel, und dann ist für uns sichtbar, ja, da kam dann die Nachricht, Donald Trump will Präsident der USA werden, mit welchem Mittel auch immer ist es dann geworden. Und ab da würde ich mal sagen, wurde 20% sichtbar gemacht, dass das Menschen mitbekommen können, die schon auf diesem Level sind, dass da, oh, da passiert jetzt was, da passiert jetzt was, da passiert jetzt was. Und dann kam der Start mit dem, ich sage immer Wahrheitsvirus, ja, und dann kam der Start mit dem Wahrheitsvirus 2020. Und da ging es ja dann Schlag auf Schlag. Ja, also für mich war das ein Genuss, das zu sehen, wie auf einmal überall Menschen, ja, aus dem System raus gesagt haben, ich mache da nicht mehr mit, was für eine Schweinerei, hier stimmt was nicht. Dann kamen die Demos und das Ganze in Deutschland. Also da würde ich Deutschland jetzt mal auf die Schulter klopfen und sagen, Deutschland war das erste Land, wo die Corona-Proteste begonnen habe. Und dann schwappte es über so Italien, Tschechien. Also da dürfen wir uns wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, Deutschland war der Auslöser zu den Corona-Protesten, die dann weltweit stattgefunden haben. Wenn nicht Deutschland der erste gewesen wäre, dann wäre ein anderes Land vielleicht vorher. Aber ist ja egal, will es nur kurz erwähnen. Und wenn man in den Jahren dazwischen, ganz wichtiges Jahr, in meiner Augen, da sind wir uns aber, glaube ich, einig, 2018. Ich glaube, 2018 ist dann der endgültige Grundstein gelegt worden für das, was wir heute sehen an Länder, die sich auf einmal einig sind. Nordkorea, Putin, China. Also da ist ein Grundstein gelegt worden, der gerade für das, was jetzt und in den nächsten Wochen, Monate, Jahre passiert, so große Bedeutung hat. Nämlich es war da, wo Trump begonnen hat. Ich glaube, Bin Salman, ich glaube, das war die erste Aktion und dann ging ja die Reise los und da wurde ein Grundstein gelegt, der viele Menschen gar nicht bewusst ist, was damals passierte. Und der Abschluss von Trump war dann im Vatikan, bei damals noch wahrscheinlich der Originale. Heute spekulieren wir, wo ist Prigozhin? Aber nur ein Schwanger. Aber die Szene, als Trump im Vatikan, ja, quasi den Papst, ich würde mal sagen, vorgeführt hat, also nachdem er im Zimmer hinten mit ihm fertig war, hat er ihn dann vor der Presse vorgeführt. Und das Genialste war ja, die Melania und die Ivanka, die dabei waren, also seine Tochter und die Melania, die dann quasi in einem Beerdigungskostüm oder wie sieht man da, in der Trauerkleidung dann Ja. vor der Presse mit dem Papst, also das war ja der Brüller, oder? Das Das war war der doch der Brüller. Brüller. Also Das war. der Papst hat ausgesehen, als wären mir die ganze Familie Trump über die Leber gelaufen. Ja, also das war der Brüller. Kann man in Deutschland Und sogar noch das Wort nehmen, als wäre die ganze Familie Trump ihm über die Leber getrampelt. ja. Und 2021 war das oder 22, als dann Sleepy Joe im Vatikan im Badezimmer in die Hose gemacht hat, ja, also was sie uns da immer für Programmgebote habe, da habe ich mir schon gedacht, hat da vielleicht Prigozhin zum Joe gesagt, ja, Junge, ich lass dich mal kurz unter die Maske gucken, so dass ihm dann was in die Hose gerutscht ist. Aber das war jetzt ironisch und mit Sicherheit nicht, sondern es ist irre. Also was uns da geboten wird, ja, die Welt wird verändert. So. Und diese Kämpfe, die eben da sind von dem tiefen Sumpf mit der anderen Seite, die sind wirklich wow, ja. Und wer steuert das Ganze? Also, es ist für mich wirklich wie soll man sagen, eine Phase, weil es gibt viele Menschen, die sind in Angst und Panik und ich glaube an gar nichts mehr. Alles recht und schön. Moment noch, Moment noch. Interessant ist aber für mich zu sehen, dass bis jetzt von der Abarbeitung des Planes nichts, aber auch gar nichts misslungen oder schiefgegangen ist und auf der anderen Seite, ja, von der New World Order. Alles, es ist wirklich alles schiefgegangen, was nur schiefgehen kann. Ganz Und das genau. noch in einer Lächerlichkeit, dass ich mir echt manchmal den Bauch heben muss vor Lache. Und manchmal liegt schon Bett und hast Muskelkater, was die wieder rauskauer habe, was medial wieder präsentiert wurde und so weiter. Also auf dieser positiven Note würde ich dann auch die Sendung beenden können. Man sieht wirklich, dass da also eine choreografierte, planmäßig organisierte Sache abläuft, um, wie im Englischen so häufig gesagt wird, das Tischlein zu drehen, to turn the tables. Also, das ist dieses Prinzip, Ein Giftmischer stellt jemand ein vergiftetes Glas Wein hin, sich selbst ein nicht vergiftetes, und dann dreht er sich nochmal kurz weg und der vergiftet, das Opfer der Vergiftung merkt es aber und dreht den Tisch schnell um und dann hat der Giftmischer nachher seinen eigenen giftigen Wein zum Trinken. Und das ist die Nummer, die hier läuft. Das werden die Tischlein gedreht. Und es wird, vor allem, man sieht es ja richtig, du kannst ja zugucken, wie ist denn das gewesen? Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Weimarer Republik. Es waren Putschisten. Und jetzt sehen wir das, jetzt wird das wieder zurück abgewickelt. Wir haben wieder Weimarer Zustände. Ja, was kommt als nächstes? Ja, das, was davor war. Es wird genau umgedreht. Ja, der Kurs ist zu 100% gewechselt und jetzt geht es wieder zurück. Wir haben vorhin gesagt, Umkehr. Der Mensch, der Gott ebenbildlich geblieben ist und immer noch die Empathie hat, der sagt, wir müssen wieder zurück ins Recht, weil nur im Recht Ordnung besteht und nur dort, wo Ordnung besteht, kann man auch liebevolle Zustände haben. Ohne Frieden und ohne Ordnung geht gar nichts. Und deswegen müssen wir wieder zurück ins Völkerrecht. Das ist im Großen gedacht. Im Kleinen müssen wir wieder die Familie und die Kinder und das alles schützen können. Aber im Großen müssen wir wieder zurück ins Recht. Und deswegen wird das zurück abgewickelt. Jetzt gehen wir wieder in der Weimarer Republik gelandet und bald sind wir noch davor. Ja, sehr gut, sehr gut. Und mein Schlusswort noch, weil hier auch geschäftlich, berufliche Erfolge, Misserfolge, alles erleben durfte, wofür ich dankbar bin, ja. Aber ein damaliger Anwalt, der mich damals gut begleitet hat, lasse mein Name weg. Ich glaube, heute mag er mich nicht mehr, weil ich glaube, der war dann ziemlich schnell Corona-gläubig. Auf jeden Fall, der sagte mir mal ein interessantes Zitat, Weisheit von Indianer, setz dich ans Ufer des Flusses und warte, bis die Leichen deiner Feinde vorbeischwimmen. Ein chinesisches Sprichwort. Chinesisch, okay. Und das kann man ja, also seit 2020 auf jeden Fall kannst du das beobachten. Und in der Position sitzt ein Trump, ein Putin, viele andere, Elon Musk inzwischen. Du kannst wirklich beobachten, wie die das sogar genießen, stellenweise. Man kennt ja von Putin so einige Lacher im Ja. Hintergrund, die oft mal wieder heute eingebaut werden, was natürlich dann zusammengeschnitten ist. Aber was glaubst du, wie die als in einer Telefonkonferenz oder wie auch immer, wie die sich kaputt lache über ob Annalena, ob Olaf Scholz, ob Macron, ja, oder überall, oder jetzt Klaus Schwab, das World Economy Forum, das war doch auch eine reine Zeremonie der Hoffnungslosigkeit, der schon die Überschrift, wir müssen die Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Also wenn du mal so weit gesunken bist, ja, dass sogar schon wieder zurück will an der Anfang, wir müssen die Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Also ich kann Klaus Schwab garantieren, das wird ihm nicht mehr gelingen. Die Jeder hält dich für einen Glaubwürdigkeit ist Lügner. Wie willst du das weg. machen? Ja. Ja, vor allem ohne Geständnis geht's nicht. Ja, Und das genau. wollen sie ja nicht. Sie wollen es mit Zensur. Ganz genau. Und Also, muss ich deshalb sagen. kann ich für mein Empfinden sagen, alles läuft nach Plan. Die Menschen, die sich da noch verrückt machen lassen, die müssen anfangen in sich. Du musst in dir beginnen mit der Veränderung. Wenn du da draußen auf das Äußere wartest, ja, da bist du irgendwann verzweifelt und runzlig und kannst nicht mehr. Fang in dir an. In dir liegt die Veränderung. Und dann läuft es so harmonisch, ja, wenn du diesen Schritt in dir getan hast, dann läuft alles so harmonisch, alles fließt, die Begegnungen, die Zufälle, die dann passieren. Und in diesem Fluss, ja, sind wir drin. Aber du musst in dir beginnen. Deswegen machen wir das ja auch. Diese Sendung ist ja genau dafür gedacht, die Leute aus der Angst zu holen. Ja, genau. Also ich sage mal vielen, vielen Dank, lieber Gerne. Wahrheitsjäger. Jederzeit wieder. Die Anonymität bleibt bewahrt, weil du und, aber man merkt es ja auch in der Themen, wo du drin bist, jetzt nicht nur Theologie, sondern du hast ja viele Menschen Wissen beigebracht, oder? Kann man sagen? In einer Ja. speziellen Branche. Und ja, und das merkt man bei dir, weil das kommt auch viel als Feedback oder eben für dich als Dankeschön. die immer wieder schreiben, Menschen, es tut mir so gut, ihm zuzuhören, also deine Sprachnachrichten, das tut viele Menschen so gut, weil es so beruhigend auch wirkt. Ja, das ist wie so der Papa, der dir dann das Gute-Nacht-Gedicht vorliest, ja. Und das tut viele Menschen, glaube ich, sogar so gut, weil du darfst nicht vergessen, das haben wir im Kanal relativ schnell festgestellt, da draußen sind Menschen stellenweise, die wissen nicht mehr weiter, die wollen sich stellenweise sogar aus dem Leben nehmen, ja. Und deshalb haben wir alle miteinander eine große Verantwortung auf jeden Fall. Und auch, weil ich immer wieder sage, lasst uns zusammenhalten. Und so Das wie war auch immer der Grund, warum ich gegen Kopieren nichts habe. Also das, ja. je mehr Menschen das Beruhigende erreicht, was wir da machen, Ja. umso besser ist es. Ganz genau, ja. Deshalb Keiner glaube von ich, uns in wird die daran reich, also Nachrichten. du nicht und ich nicht. Ja, genau. Deswegen sage ich einmal, das Ego muss weg und wir müssen zusammen und das zur Verfügung stellen. Wir haben da überhaupt kein Problem, wenn bei unserem Kanal ein wirklich 100% eigenrecherchierter Beitrag dann jemand rausnimmt und macht seine Kanalkennung drunter, weil wenn er da Meckle drunter stehe hätte, würde andere wieder sagen, wie Meckle, das ist schon ganz böse. Deshalb, wir müssen da viel weiter denken und ja, wir müssen zusammenhalten. Und das Große und Ganze und das Finale kommt ja so oder so zusammen und dann spielt doch das alles eh keine Rolle mehr. Also deshalb an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und das haben wir während dem Gespräch festgestellt, es geht nicht ohne Fortsetzung. Aber das heutige Gesprochene muss ja erst einmal verdaut und verarbeitet werden. Und dann werden wir auf jeden Fall das Ganze fortsetzen, um auch die weiteren Themen noch in die Tiefe zu begründen. Und im Äußern passiert ja in der Zwischenzeit auch noch sehr, sehr viel. Und dafür sind wir dankbar, ja. Auch meinen Dank an euch, das kann ich ganz offen zurückgeben. Die Arbeit, die ihr da macht, die finde ich super. Auch gerade dieser Kanal heißt ja Meckle macht gute Laune. Das ist ja, um aus der Angst rauszukommen. Das ist ja genau das, was konterkariert, was diese böse Seite da will. Die will ja die Angst und die Panik und die Verzweiflung. Und das hält dagegen. Und da macht ihr wirklich eine super Arbeit. Aufklärung und raus aus der Angst. Vielen Auch Dank auch diese von ganzen Partys, die Vernetzungspartys und so. Ich habe das mit großer Genugtuung mit, so ein bisschen mit am Rande mit betrachtet. Da liegt eine große und wertvolle Arbeit deinerseits und der, die da Mitstreiter sind. ja, da sage ich auch Danke von Mimi und Radka und oder kann Grüß dich mir ganz auch, herzlich. ja, muss mir auch gerade bei denen bedanken. Wir sind so ein eingeschworenes, tolles Team inzwischen geworden. Und manchmal ist es wirklich so, manchmal kann man schon sagen, wir kommunizieren stellenweise miteinander, ohne dass wir miteinander sprechen. Also was da auch telepathisch manchmal schon bemerkbar ist, das ist also schon phänomenal. Und wie sich das alles vernetzt und immer weiter und immer größer und läuft, läuft. Okay, Also, dann. sei herzlich gegrüßt. Ja, in diesem Sinne, schönes Wochenende oder je nachdem, wann man das Ganze anhört, ja, es wird auf jeden Fall Teil 2 geben. Ciao, ciao. Ciao und auch ein schönes Wochenende.